gehst du durch die engen Gassen, den Plan hast du dabei. Hier werden sie dich vielleicht nicht fassen, daher fühlst du dich ein wenig frei. Doch pass auf, den großen Entwurf hast du gestohlen, dabei hat man dich doch gut gekannt. Sie werden dich bestimmt gleich holen, eiskalt oder wutentbrannt. Die sind viel zu grell.